في أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحديث 62 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الباب الذي نتكلم عنه هو باب الأمر بالمحافظة على السنة، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وهذا الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة إلا الذي ما يريد. لو سئل أحد الناس، أحد المسلمين عموما، لو سألناه وقلنا له: هل تريد الجنة أم تريد النار؟ لا، أجاب مباشرة أنه يريد الجنة ولا يريد النار، أنه يريد أن يدخل الجنة ابتداء وليس حتى انتهاء، وإنما ابتداء مباشرة إلى الجنة. فالكل يدخل الجنة إن أراد، إن أحب، إن أراد الجنة سيدخلها. وأمتي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي هنا بارك الله فيكم أمة الاستجابة. هناك أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة الذين يدعون إلى الإسلام، وأمة الاستجابة الذين استجابوا لله سبحانه وتعالى وللرسول، الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول النبي. كل هذه الأمة تدخل الجنة إلا، وهذا استثناء، هذا استثناء. الجنة هي من الشيء بارك الله فيكم المغيب عن الإنسان، لأنه مادة الجيم والنون عموما مثل الجن، الجنة، الجنة، كلها هذه أمور مغيبة عنا لا نراها. فكلهم يدخلون الجنة، يعني إن شاء المسلم أو إن أراد المسلم وأحب أن يدخل الجنة سيدخلها، إلا من أبى. من يأبى يا رسول الله؟ يعني لو سئل أحد الناس الآن: هل تريد أن تدخل النار أو هل تريد أن لا تدخل الجنة؟ سيقول: لا، أنا أريد أن أدخل الجنة. ولكن هناك من يأبى أن يدخل الجنة، يعني من لا يريد أن يدخل الجنة. طيب، هل هذا يقوله بلسانه؟ هذا يعني لسان حال، لسان حال. ما معنى لسان حال؟ يا أخو بارك الله فيكم، دائما فينا الإنسان لسانه مقال، يعني هو الذي يقول الإنسان، ولسان حال هو الحال الذي ينم عليه ما يفعله هذا الإنسان، يعني من خلال أفعاله، من خلال أفعاله ومن خلال حركاته يظهر منه بعض الأمور. فلسان حال هذا الإنسان، وقد يكون أيضا لسان المقال، أنه لا يريد الجنة. فذلك قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ يعني من هذا الذي لا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الجنة. ومن عصاني فقد أبى، أي الذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما يتبع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، فقد أبى أن يدخل الجنة. فإذا المعنى الآن أصبح واضحا، أنك يا من تريد الجنة عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. أما إذا لم تتبع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فإنك لا تريد الجنة مقالا وحالا، مقالا وحالا. ففي هذا الحديث الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الطاعة في باب النهي أو كانت في باب الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء علينا أن نأتي به، وإذا نهانا عن شيء أن نبتعد عنه ونجتنب ذلك الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا هذه الأمة الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل الجنة، إما ابتداء يعني مباشرة يدخل الجنة، أو فيما بعد، لأنه ممكن يدخل النار ثم يخرج من هذه النار ويدخل الجنة. ولكن الإنسان المؤمن هنا هو الذي يريد أن يدخل الجنة، ما يريد أن يعذب في نار جهنم. ما الحال؟ هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Wir erklären den Kapitel Nummer 16, und zwar, das ist das Gebot der Bewahrung der Sunna vom Propheten Muhammad SAW und die Regeln der Sunna. Wir haben schon zwei Hadithe erklärt, und heute, und die Ayat auch, die damit verbunden sind, oder paar Ayat, die damit verbunden sind. Heute machen wir weiter mit Hadith bei mir 162, bei euch 158. Abu Hurairah radhiyallahu anhu überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Meine ganze Gemeinde, meine Umma, wird ins Paradies kommen, außer denjenigen, die es ablehnen. Außer denjenigen, die es ablehnen. Er wurde gefragt, O Gesandter Allahs, wer sollte dies ablehnen? Er sagte, wer mir gehorcht, kommt ins Paradies, und wer mir nicht gehorcht, weigert sich. Das heißt, weigert sich ins Paradies zu kommen. Das Hadith ist bei Al-Bukhari, diese Überlieferung. Es war Kalafikum bei Al-Bukhari. Was bedeutet diese Überlieferung? Was bedeutet diese Überlieferung, Barakallahu? Wir sprechen natürlich über die Bewahrung des Sunna. Das hat damit zu tun, diese Überlieferung. Und zwar, der Prophet spricht von seiner Gemeinde. Wer sind die Gemeinde des Propheten? Das sind die Muslime, die ihm gefolgt haben. Und manchmal kommt jeder von dieser Gemeinde so in einer Form, der Prophet spricht von Gemeinde auch. Es gibt im Islam zwei Arten von Gemeinde. Gemeinde von Ad-Da'wa, also die Leute, die eingeladen werden, die aufgerufen werden zum Islam. Und es gibt Gemeinde der Annahme, das wird Al-Istijaba, die sind die Leute, die den Islam schon angenommen haben. Die den Islam angenommen haben und die den Islam praktizieren. Hier sagt der Prophet Muhammad SAW, meine Gemeinde, das wird diejenigen, die an Allah glauben und die den Propheten Muhammad SAW bestätigt haben. Diese Leute werden ins Paradies kommen. Was will ich hier, werden ins Paradies kommen? Das heißt, die werden direkt ins Paradies kommen, ohne dass sie erstmal in die Hölle gehen. Außer denjenigen, die es ablehnen. Ich meine, wenn wir jetzt zu einem normalen Muslim gehen Und wir fragen diesen Muslim, wir machen jetzt eine Umfrage zwischen Muslimen, willst du ins Paradies kommen? Jeder wird uns sagen, natürlich, ich will ins Paradies kommen. Keiner wird sagen, ich möchte in die Hölle gehen. Keiner wird sagen, ich möchte kein Paradies. Auch übrigens, wenn du Leute fragst, die nicht Muslime sind, du sagst, willst du ins Paradies oder in die Hölle? Der wird spontan antworten und sagen, natürlich, ich möchte ins Paradies. Wenn er auch an Paradies und Hölle nicht glaubt, trotzdem würde er sagen, sofort, ich möchte ins Paradies. Warum? Weil das sozusagen etwas angeboren ist in unseren Herzen, dass wir das Paradies als schöner und besser finden als die Hölle. Jeder von dieser Nation kann ins Paradies kommen. Jeder kann das schaffen. Außer diejenigen, die es ablehnen. Gibt es eine Person, die sagt, ich will nicht ins Paradies? Vielleicht sagen wird er das nicht, aber tun wird er. Das wird, es kann sein, dass er dass durch seine Taten, dass die Person durch die Taten bestätigt, dass die Person nicht ins Paradies kommen will. Und das nennen die Gelehrten des Islam Lisanul Hali wa Lisanul Maqal. Das wird manchmal sagst du etwas mit deinen Wörtern, mit deiner Zunge. Und manchmal, du sagst nicht, aber du machst etwas, was mehr als 1000 Wörter ist. Manchmal machst du zum Beispiel, du sagst mir, komm, ich sag dir, so, ich gebe dir ein Zeichen. Dieses Zeichen heißt, ich will nicht kommen. Das wird manche Handlungen deuten darauf hin, ob eine Person ins Paradies kommen möchte oder nicht. Da hat man gesagt, oh Prophet, wer lehnt es ab? Wer will das nicht? Wer weigert sich, ins Paradies zu kommen? Der Prophet hat das jetzt erklärt, indem er sagte, wer mir gehorcht, das bedeutet in anderen Wörtern, wer dem Propheten folgt, kommt ins Paradies. Wer das nicht tut, weigert es sich. Und das ist sehr wichtig zu verstehen jetzt, weil wir auch über die Sunna hier sprechen. Der Prophet sagt, wer mir folgt, wer mir gehorcht, er hat auch nicht gesagt, wer Allah anbetet hier. Weil wenn du dem Propheten gehorchst und dem Propheten folgst, dann automatisch betest du Allah subhanahu wa ta'ala an. Weil derjenige, der uns den Weg gezeigt hat, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn du die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktizierst in deinem Leben, und die Sunna heißt die Methode vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Weg, wie er den Islam praktiziert hat, wenn du das machst und dem Propheten folgst, dann kommst du ins Paradies und du wirst direkt ins Paradies kommen. Wenn du das nicht machst, dann willst du eigentlich nicht ins Paradies. Das heißt, du wirst nicht wirklich ins Paradies. Wenn man auch wörtlich sagt oder mit der Zunge sagt, ich möchte ins Paradies, aber das ist nicht wahr. Du musst das bestätigen, wie sondern des Propheten Muhammad sallam praktizieren. Das heißt, du machst, was der Prophet schon getan hat, in der Religion jetzt, in der Religion. Du praktizierst, was er getan hat, was er befohlen hat, was er gesagt hat, was er entschieden hat, was er bestätigt hat, und du verlässt, was der Prophet Muhammad sallam verlassen hat, was der Prophet Muhammad sallam verboten hat, was der Prophet Muhammad sallam sozusagen gewarnt hat. Das heißt, wenn er uns etwas gesagt, mach das, dann tun wir. Wenn er gesagt, mach das nicht, dann tun wir nicht. Und das ist hier damit gemeint. Das heißt, will man ins Paradies, sollte man dem Propheten folgen. Was bedeutet dem Propheten folgen hier? Heißt es, Bart tragen und Bekleidung kürzer machen, das gehört dazu. Aber, das heißt erstmal, dein Iman, dein Glaube soll so sein, wie der Prophet uns beigebracht hat. Deine Methode, wie du die Religion praktizierst, sollte wie die Methode vom Propheten Muhammad sein und so weiter. Das hat hier nicht mit dem Leben zu tun. Weil manche Leute denken, dass sie auch keinen Strom benutzen und kein Auto und ich weiß nicht was, dann sagen ja, wir wollen wie der Prophet leben. Das ist nicht gemeint hier, Lebenssachen, Gewohnheiten des Lebens, sondern hier wird gemeint, was man macht in der Religion. Sowieso bei uns die Werke fehlen. Und wenn deine Werke so wie der Prophet Muhammad sallam sind, dann wirst du gewinnen und du wirst ins Paradies kommen. Machst du das nicht, dann hast du dich dafür entschieden, dass du nicht ins Paradies kommen willst. Er sagt mal, doch, ich will. Ja, dann gehorche dem Propheten. Gehorche dem Propheten. Wenn er befohlen hat, praktiziere. Wenn er verloren hat, wenn er verboten hat, dann praktiziere nicht. Das ist, was damit gemeint wird. Und wenn der Prophet Muhammad, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ist gestorben, aber seine Sunna ist geblieben, das heißt, praktiziere die Sunna richtig, dann wirst du ins Paradies kommen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. An Abi Muslim, waqila Abi Iyas, Salama ibn Amr ibn al-Akwa. رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك أي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم سبحان الله يا أخوة هذا حديث مخيف للذي يخاف الله سبحانه وتعالى وفيه مسألة الكبر أن المتكبر والعياذ بالله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جزاؤه وخيم والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان في هناك رجل يأكل معه وكان هناك رجل يأكل يعني رجل موجود هذا الرجل يأكل معه فهذا أكل بشماله أكل بيسار ونحن نعلم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الطفل قال له يا غلام سمي لها وكل بيمينك وكل مما يليك يا غلام سمي لها وكل بيمينك وكل مما يليك فيعلمه كيف يكون حتى في مسائل الأكل والشراب إذا عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم علما وأمرا فعلينا أن نحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يأكل بالشمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك يعني ما تأكل بالشمال إنه يأكل معك الشيطان ما تأكل بالشمال فالرجل كان متكبرا كان في عنده كبر والعياذ بالله فقال لا أستطيع هنا ما أنا لا أستطيع يعني ما أريد فقال له النبي لا استطعت وهذا دعاء عليه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما رفعها إلى فمه أي شلت يده والعياذ بالله شلت يده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم طب قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه هذا الدعاء نعم لأن هذا الرجل أمام الآخرين لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان الواجب عليه أن يؤدي ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل ولكن كان متكبرا والمتكبر الله سبحانه وتعالى يعذبه في الدنيا ونحن نعلم الحديث أن رجلا بارك الله فيكم أن رجلا يمشي على الأرض فرحا أي متكبرا فالله سبحانه وتعالى يخسف به الأرض إلى يوم القيامة نسأل الله السلام فالكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة خردل من كبر والكبر هو بطر الحق وغمط الناس يعني هو لا تقبل الحق وأن تظلم الناس وتزدري تستهزئ بالناس فهذا المتكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا حصل لهذا الإنسان نسأل الله السلامة بل كان الصحابة لحبهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطبقون كل شيء أمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان الله يعني ابن عمر رضوان الله عليه مع ابنه بلال، مع ابنه بلال. قال ابن عمر رضوان الله عليه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنوكم لذلك. يعني إذا المرأة استأذنت زوجها أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها، يتركها تذهب إلى المسجد. فقال له: بل والله نمنعهن. فقال له: أقول لك قال رسول الله وتقول بل نمنع؟ فسبه سبابا شديدا وما تكلم معه حتى مات. هو ما أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما قال أنا أنكر هذا الأمر أو كذا، وإنما أبى أن يفعل بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذلك ابن عمر غضب منه غضبا شديدا من ابنه، لأن السنة والدين أهم حتى من الابن، وأهم حتى من الوالد والوالدة وكل شيء. فذلك هذا الرجل اللي في الحديث هنا قال: ما أستطيع تكبرا، ليس ما أستطيع لأنه فعلا ما يستطيع، ما منعه إلا الكبر. شلون يعني؟ يقول لي بعض الناس اليوم تقول له: يا أخي اتق الله وكل بيمينه، يقول ياكل باليسار. هو نفس الكلام، التكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. والذي يتكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم له عذاب وخيم، لأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع بإذن الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. والذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيفوز في هذه الدنيا، فنسأل الله السلام. فإذا في هذا الحديث اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتكبر على السنة فله عذاب شديد، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. تسنيكس حديث أبو مسلم ودا أبو إياس سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن عمر ابن الأكوع بريكتب. Das ein Mann in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit der linken Hand aß. Er hat mit der linken Hand gegessen. Worauf er sagte: Iss mit deiner Rechten. Der Mann sagte, das kann ich nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Lastatat. Das bedeutet, das ist eine Art Bittgebet. Du wirst es auch nicht können, oder möge Allah das so machen, dass du nicht kannst. Wir können so übersetzen. Dieser Mann weigerte sich aus Hochmut, dem Propheten zu gehorchen. Und dieser Mann konnte dann nie seine Hand mehr bewegen oder zu seinem Mund hochbringen. Das heißt bei Muslim. Die Geschichte ist so: Die haben gegessen, ein Mann hat mit der linken Hand gegessen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Iss mit der rechten Hand. Der Mann sagte: Ich kann nicht. Aber aus Hochmut, aus Überheblichkeit, nicht weil er wirklich nicht kann, sondern nur aus Hochmut. Ich meine, wieso sagst du mir sowas? Der Prophet sagte: Lass tatat. Das möge Allah das so machen, dass du nicht mehr kannst. Wie du gesagt hast, ich kann nicht, du wirst das auch nicht mehr können. Dann könnte er seine Hand nicht mehr heben. Dieser Mann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, er hat einem Kind beigebracht. Er hat ihm gesagt, Junge, iss mit der rechten Hand. Erstmal erwähne Allah, bevor du isst. Iss mit der rechten Hand und isst von der Stelle vor dir. Das wird, er hat das auch Kindern beigebracht. Und das war bekannt bei ihnen, dass der Muslim mit der rechten Hand isst, nicht mit der linken. Da könnte man sagen, ja, warum? Ja, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns sagte, wenn ein Muslim isst, dann isst er mit der rechten. Wenn er gibt mit der rechten, wenn er nimmt mit der rechten. Und wenn du mit der linken Hand isst, dann isst mit dir der Shaitan. Der Shaitan ist mit dir. Und die linke Hand hat auch ihre Funktion. Aber da sollte man nicht mit der linken essen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm Anweisung gegeben. Damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen, der meinte Gutes für diese Person, nicht Schlechtes. Aber die Person war überheblich und war hochmütig, wal'iyadu billah. Und aus Überheblichkeit sagte, ich kann nicht, arrogant war er. Ich kann nicht, ich will nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer etwas Kleines sozusagen, stäbchenmäßig in seinem Herzen von Überheblichkeit hat, wird nicht ins Paradies kommen. Was bedeutet Überheblichkeit? Dass man die Wahrheit nicht annimmt, dass man die Wahrheit nicht annimmt und dass man sich fühlt besser als die anderen, deshalb lacht man die anderen aus und da fühlt man sich sozusagen in eine andere Position. Und deshalb tut man Unrecht. Das heißt, wenn man mit den anderen Unrecht tut und die Wahrheit nicht annimmt, das ist genau die Überheblichkeit. Und diese Person hier, der Prophet sagt ihm, ist mit der rechten Hand. Das heißt, wenn diese Person gut wäre, dann sollte diese Person sofort das machen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur Gutes meint. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam will ihn schützen vor der Hölle. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und wenn er einen Befehl gibt, dann ist das bestimmt und mit Sicherheit, ohne Zweifel, gut für diese Person. Aber diese Person war überheblich. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir reden über die Sunna. Und dass man die Sunna bewährt, das bedeutet, dass man die Sunna praktiziert. Ja, das ist die Sache, dass du darfst nicht überheblich sein. Wenn man dir sagt, das ist die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist die Methode von ihm, das ist sein Weg, er hat das gesagt, dann sollst du annehmen und nicht, dass du sagst, nein, ich will nicht, das gefällt mir nicht. Genau wie diese Person gemacht hat. Und das ist die Gefahr. Und subhanallah, heutzutage erleben wir das Gleiche. Du sagst einer Person, ach, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns authentisch, ja, authentisch hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht, dass man so und so nicht macht und dass man dies tut. Sag dir, ist egal. Du siehst manchmal Leute, der isst mit der linken Hand, du sagst ihm, ach, barakallahu fik, du isst mit der linken, isst man mit der rechten, weil der Prophet das gesagt hat. Der sagt, na, ist mir egal, hier, ha. Und er ist weiter mit der Linken. Und das ist die Überheblichkeit und Arroganz. Manche vielleicht auch sind nicht überheblich und arrogant. Manche sind unwissend oder manche sind stur. Der Sohn von Ibn Umar, der hieß Bilal. Bilal, der Sohn von Ibn Umar, hat von seinem Vater gehört, Ibn Umar. Ibn Umar erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte uns, wenn die Frauen euch um Erlaubnis bitten, dass sie in die Moschee gehen, dann erteilt diese Erlaubnis. Das heißt, ihr dürft ihnen nicht sagen, nein. Dann sagte Bilal, doch, wir sagen nein. Ibn Umar sagte ihm, ich sage dir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn die Frauen um Erlaubnis bitten, dann sollt ihr den Frauen die Möglichkeit geben, in die Moschee zu gehen. Und du sagst mir nein? Dann hat Ibn Umar mit ihm geschimpft. Und er hat ihm gesagt, ich werde mit dir nicht mehr reden, bis du Reue zeigst. Und bis er starb, hat er mit ihm nicht gesprochen. Nur weil er das gesagt hat, weil die Sahaba, sie haben die Sunna vom Propheten geliebt und sie haben den Propheten Muhammad zusammen geliebt. Und das war für sie am wichtigsten in ihrem Leben. Deshalb, man darf nicht überheblich sein, man darf nicht arrogant werden und man darf nicht, wenn man ihm sagt, das ist die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagen wir, und ist egal. Und aufpassen, wenn wir hier von der Sunna vom Propheten sprechen, da meine ich in diesem Zusammenhang die Methodik, wie man die Religion praktiziert. Die Sunna hier bedeutet nicht, eine Handlung ist Sunna und eine Handlung ist Bid'ah. Nein. Die Sunna hier bedeutet nicht, eine Handlung ist empfehlenswert. Nein, sondern die Sunna hier bedeutet Religion. Überhaupt, wenn der Prophet etwas befohlen hat, sollte man praktizieren. Wenn er etwas verboten hat, sollte man meiden. Das ist noch ein Beweis. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات أولا بالقسم المقدر ونون التوكيد واللام أي بالقسم واللام والنون ثلاث مؤكدات في تسوية الصفوف قال البعض أن المعنى أن الله يخالف بين الوجوه مخالفة حسية هذا يدير رقبته وهذا يدير رقبته وقالوا أن المخالفة معنوية يعني خلاف القلوب وإذا اختلفت القلوب اختلفت الأمة أي سيخالف الله بين وجهات نظركم وبين آرائكم باختلاف قلوبكم الناجم عن اختلاف صفوفكم فلذلك وجب تسوية الصفوف وجب تسوية الصفوف في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يعني أولا علمهم كيف يسووا الصفوف ثم خرج عليهم فوجد أحدهم بارزا صدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله طيب هل فهم أن المعنى هو حول ذلك الإنسان يفهم من ذلك هو رأى بارز صدره فقال عباد الله ما قال يا فلان قال يا عباد الله سووا صفوفكم إذا لم تفعلوا فسيخالف الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم أي إذا رأى الإمام إذا رأى خطأ بين الناس فتكلم بشكل عام ما فيه عيب ولا فيه شيء. لأنه في زماننا والعياذ بالله يعني هناك أيضا من يدعي أنه علم عنده، فإذا أنت نبهت على شيء وقع خطأ من الناس يقول لك ليش تتكلم عن الفلان، حتى لو تكلم بالعكس لازم تشكره، قل له جزاك الله خيرا أنه بيّد لي الخطأ. في حديث بريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. طيب أليس فهم أن المقصود هم أهل بريرة من الأنصار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل النبي صلى الله عليه وسلم مرة قالها علنا، قال والله لا تجتمعان بنت خير الناس وبنت شر الناس تحت رجل واحد، فإن كان علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق فاطمة ثم يتزوج الأخرى، وقالها بذلها. ولكن ابتلينا والعياذ بالله بقوم لا يفقهون معنى النصيحة ولا معنى أنك تتكلم حتى تبين للمسلمين بعض الأمور. يا أخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شاهد رجل منهم صدره بارز فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم، بل في رواية أنه نخزه صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كيف؟ مثل القداح. القداح شو هي؟ السهام، رأس السهم، رأس السهم تبعي السهم، الرأس هذا يسويه النبي صلى الله عليه وسلم، يحطوهم هكذا مع بعض فيطلعوا كلهم بنفس المستوى. كذلك الصف كان يسوى. كيف كان يسوي الصف؟ كانوا قال الصحابي رضوان الله عليه قال كنا نضع أكتافنا على أكتافنا وأقدامنا على أقدام بعض، يعني يضع القدم وفي رواية حتى الركبة على الركبة، فهكذا تسوي الصفوف. وكان في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وفي عهد عمر لما كثر الناس صار يأمر عمر من كل صف يخرج واحد ويسوي الصفوف، لأنه بعض الناس يقول من وين تأتون بهذا الكلام أنتم، الكتف على الكتف والكعب على الكعب ويخرج من كل صف يسوي الصف، هذه كلها سنة مو من عندنا، لأنه تسوية الصفوف من تمام الصلاة. انتبهوا لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم في رواية بين قلوبكم، يعني عندما أنتم في الظاهر تختلفون ستختلفون كذلك بالقلوب ووجهات النظر. فذلك وجب تسوية الصفوف، وجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه مسألة مهمة لأئمة المساجد وللمأمومين. أئمة المساجد مباشرة يدخل الله أكبر يسوي الصف يأمر أحد يسوي الصف لا بأس بذلك، وثم يصلي بالناس. ولكن باعتبار الناس اليوم ما تعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد منهم من يتضجر ومن ينزعج لما تبدأ بتسوية الصفوف. يا أخوة كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في عهد عمر ما كان يبدأ الصلاة حتى يقال له من الصف الأخير أن الصفوف كان اكتملت واستوت فيبدأ الصلاة، وكذلك في عهد علي وعثمان وعهد الخلفاء من بعدهم وعهد المسلمين كان هذا الأمر. أما اليوم صارت المسألة تجد بين الواحد والواحد متر، وفيه هذا أن الأمر السنة كيف تضيع؟ السنة تضيع قليلا قليلا، تبدأ بشيء قليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله السلام بارك الله فيكم. إذا من ناحية الكلام يدور حول تسوية صفوفنا، ولكن المؤلف أتى بهذا الحديث ليبين لنا مسألة أخرى، وهي أنكم إذا لم تتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا فهذا سيؤدي بكم إلى الخلاف في الباطل، وهذه مسألة مهمة انتبهوا لها. بعض الناس يقول لك الظاهر غير مهم، بل مهم، لو كان مو مهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوف أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي الرواية بين قلوبكم. فإذا الظاهر والباطن مهم في ديننا، ليس الباطن فقط وليس الظاهر فقط، اثنينهم مع بعض. بارك الله فيكم. This next حديث أبو عبد الله Nu'man ibn Bashir erzählte, ich habe den Gesandten Allahs, ich habe den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagen hören, haltet eure Reihen gerade beim Gebet in der Gemeinschaft, sonst wird Allah Uneinigkeit unter euch zulassen. Eine andere, das war Bukhari Muslim, eine andere Version bei Muslim lautet, der Gesandte Allahs pflegte darauf zu achten, dass unsere Gebetsreihen gerade gehalten wurden, als ob sie einen geraden Stab darstellte, bis er sah, dass wir ihn verstanden hatten. Eines Tages war er gerade dabei, mit dem Gebet zu beginnen, als er bemerkte, dass die Brust eines der Betenden aus der Reihe herausragte. Woraufhin er sagte, Allahs Diener, haltet eure Reihen gerade, sonst wird Allah Uneinigkeit unter euch zulassen. Die Übersetzung ist nicht gut. Die Übersetzung für diese Überlieferung ist nicht so eigentlich, so nicht so ganz, aber der versuchte vielleicht, der Übersetzer versuchte das ungefähr zu erklären. Eigentlich die Übersetzung ist so, der Prophet sagte, entweder, das ist eine Art Qasam, bei Allah, der Prophet sagt bei Allah, entweder, haltet eure Reihen im Gebet gerade, oder wird Allah subhanahu wa ta'ala Unstimmigkeiten, wenn wir wörtlich sagen, zwischen euren Gesichtern geben oder zwischen euren Herzen. Das wird entweder die Reihen gerade halten oder werdet ihr im Herzen verschieden werden. Das wird Spaltung wird zwischen euch. Manche Gelehrten sagen, das bedeutet, während des Gebetes, anstatt dass alle sozusagen richtig blicken, dann wird einer nach rechts, der andere nach links machen, die wollen sich nicht anschauen. Oder, das ist herzenmäßig. Das, wenn ihr die Reihe nicht gerade hält im Gebet, dann wird es Unstimmigkeiten geben in euren Herzen. Ihr werdet gegeneinander und ihr werdet Spaltung haben. Diese Überlieferung ist sehr wichtig für diejenigen, die sozusagen Einsicht haben. Das heißt, wenn wir äußerlich nicht daran halten, was der Prophet uns gesagt hat, befohlen hat, dann wird eine innerliche Wirkung auf uns haben. Und die innerliche Wirkung ist, unsere Herzen werden gegeneinander. Das ist durch die Reihen gerade zu halten. Aus dieser Überlieferung können wir mit Sicherheit sagen, die Reihe gerade zu halten im Gebet ist Pflicht. Weil manche sagen, das ist nicht so wichtig. Was nicht wichtig? Der Prophet sagt, entweder es gibt hier drei Arten in der arabischen Sprache hier. Lam, nun al-Tawkid und al-Qasam, al-Muqaddar. Das heißt, es gibt ja die Buchstabe Lam. Diese Lam ist sozusagen entweder nun, das ist sozusagen mit Sicherheit. Und dann die Art und Weise des Wortes ist eine Art Schwören. Aber dieses Schwören ist implizit, nicht explizit. Explizit ist bei Allah. Aber hier, das ist Muqaddar. Das wird implizit ist das. Das ist der Prophet schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir unsere Reihen im Gebet nicht gerade haben und die Reihe nicht gerade ist, dann werden wir Unstimmigkeit oder Gegenschaft in unserem Herzen haben und dann werden wir uns spalten. Deshalb sagen die Gelehrten des Islam, die Äußerlichkeit im Islam ist wichtig, das Äußerliche ist wichtig und das Äußerliche ist wichtig. Beide zusammen sind wichtig. Und wenn man die Sunna vom Propheten Muhammad nicht praktiziert, dann werden wir uns spalten. Und das ist Beweis dafür. Und noch dazu in dieser Überlieferung, passt auf. Der Prophet hat doch die Person gesehen. Er hat ihn gesehen. Er hat diesen Sahabi gesehen. Also er war nach Schild, die Reihe war durch ihn nicht gerade. Was sagte der Prophet? Diene Allah. Mein hatte gesprochen. Aber jeder hat verstanden, er meint ihn. Aber es ist kein Problem. Das heißt, wenn jemand allgemein spricht und du denkst, du wirst gemeint und du machst Fehler, dann sollst du dankbar sein. Aber in unserer Zeit, wenn du etwas bemerkst, was falsch ist, dann sind die Leute, da sind sie so genervt und die regen sich auf, ja, der meint mich in seiner Rede. Okay, wenn du Fehler machst und du wirst gemeint, dann suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala und sei gereue und sei dankbar. Der Sahabi kam nicht zum Propheten, der hat ihm gesagt, ja, wie soll er mich? Und manche, die behaupten, die haben Wissen. Und wenn man allgemein der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat, dann kommen sie sagen, ja, das geht nicht, aber Rasulullah. Aber wie kannst du die Fehler von Muslimen verbessern? Und wie kannst du aufmerksam machen, wenn du über Themen, die falsch sind, nicht redest? Jetzt die Muslime machen einen Fehler und du willst darüber sprechen. Wenn du nicht über das sprichst, über diese Fehler sprichst, wer wird ihnen sagen, das ist falsch? Und wenn du ihnen sagst, dies und dies und das ist falsch, dann einer, der Fehler macht, anstatt dass er, ich bin dankbar, dass er mich sozusagen aufmerksam gemacht auf meinen Fehler. Nein. Und das ist Wallah al-Azim, Überheblichkeit und Arroganz. Und das ist genau, was hier gemeint wird. Manche Leute, die es nicht mögen und nicht lieben, der sagt ja, vielleicht auch, es kann sein, dass er Bart hat und so weiter, aber richtig vom Herzen kommt es nicht, das ist nur äußerlich. Da soll man aufpassen. Äußerlich und innerlich muss man verbinden im Islam. Nicht nur äußerlich und nicht nur innerlich. Nicht, wie manche sagen, Sufi-mäßig oder Schia-mäßig, hauptsächlich Herz. Und nicht wie andere, die den Islam nicht verstanden haben, hauptsächlich nach draußen. Aber was im Herzen ist, ist es egal. Beide sind falsch. Ahl-Sunnah sagen beides zusammen. Und in dieser Überlieferung gibt es eine sehr schöne Bedeutung, damit wir das verstehen. Damit wir das verstehen. Dass wie du das, praktizierst du nicht die Sunna vom Propheten, dann werden wir gegeneinander werden und dann werden wir die Nation spalten. Und genau das ist, was wir erleben. Zur Zeit von dem Propheten Muhammad, er hat die Reihen angeschaut. Später, zur Zeit von Umar ibn Khattab, die Khalifen, Umar hat befohlen, von jeder Reihe eine Person, dass diese Person rauskommt und dass er die Reihe gerade hält. Und so hat man weitergemacht. Umar hat das Gebet nicht angefangen, bis die letzte Reihe im Gebet sagt, die Reihe ist gerade. Und es gab weder Linien noch was anderes, ja? Wie haben sie damals zur Zeit von Propheten Muhammad Sallam die Reihen gerade gehalten? Manche sagen, die waren wenig. Was waren wenig? Die waren Hunderttausende in Hajjat al-Wada. Wie haben die Reihe gemacht? Die Sahaba haben uns erklärt. Dann sagen wir, haben Schulter neben Schulter getan und wir haben Knöchel neben Knöchel getan oder Fuß neben Fuß getan. Und so war die, es gibt auch in einer Überlieferung Knie neben Knie. Das heißt, wir haben die Methode, wie man die Reihe gerade hält. Aber manche Leute finden heute solche Befehle des Propheten, ach, sag nicht so wichtig, lass das. Ja, was ist wichtig? Nicht wichtig, nicht wichtig, nicht wichtig, nicht wichtig. Und dann geht die Sunna weg, die Sunna weg, die Sunna weg. Wenn jemand dann später kommt und der sagt, Leute, das ist die Sunna, die sagen ihm, ach, du hast keine Ahnung, du machst Fitna. Du machst Probleme. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So sollen wir aufpassen, Barakallahu. Es ist Pflicht, dass man die Reihen gerade hält im Gebet und es ist Pflicht, an die Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w. zu halten, weil wenn wir das nicht machen, dann werden wir uns spalten und dann werden wir gegeneinander werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam befestigen. Hier auch Barakallahu fikum sagte, kana yusawwi bina al-qidah. Hier hat man das nicht übersetzt, was al-qidah ist. Al-qidah ist die Spitze von dem Pfeil. Die Spitze des Pfeiles. Und die haben das damals in dieser Halter, Pfeilhalter, das ist so große Buchse, da haben sie damals die Pfeile nebeneinander gestellt und die waren nicht höher als einander. Die waren alle so in einer Reihe gemacht. Und der hat gesagt, das war auch im Gebet so, die Sahaba, radhiyallahu anhum, so standen sie. Passt auf, es gab weder Linien noch Striche. Heute, es gibt in manchen Moscheen Linien und Striche. Und der Imam sagt, bitte, mach die Reihe gerade und trotzdem. Zwischen dem ersten und dem zweiten gibt es halben Meter. Und wenn du ihm sagst, komm ein bisschen nach, der guckt dich so an. Und manche, die gucken so deine Füße, gucken sie deine Socken. Wenn sie bei deinen Socken gucken, ah, das ist sauber, dann tut er neben. Aber nicht sauber, der macht weg. Und manche, die fliehen weg das im Gebet. Obwohl der Prophet, und das kommt, warum kommt das so? Weil Unwissenheit herrscht. Und weil auch manche nicht akzeptieren zu lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Walhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muslimin kathir. Wenn wir Qiyas machen, die letzten Kapitel, dass wenn man irgendeine Sunna-Handlung nicht praktiziert, dass das Spaltung bringt? Ja. Nicht, aber die Sunna-Haltung hier, die sollte Pflicht sein. Ja, weil wenn das nicht Pflicht ist, dann ist das anders. Du bist hier, du hast die Wahl. Aber wenn eine Sunna, die Pflicht ist, nicht praktiziert wird, dann natürlich wird das mit sich Spaltung bringen. Und so hat die Spaltung angefangen in unserer Region, als die Leute sozusagen Sachen erfunden haben. Wie zum Beispiel Kharij oder andere Gruppierungen. Sie haben neue Meinungen erfunden und sie haben den Islam so nach ihren Gelüsten, nach ihren Zuneigungen und von hier kam die Spaltung dann. Aber wenn man die Sunna des Propheten hält, dann haben wir keine Möglichkeit, Spaltung zu haben. Wenn die Leute versuchen, die Reihe gerade zu machen und einer, der will das nicht und der ist der Grund, dann bekommt er den sozusagen die Sünde für die ganze Reihe. Auf sein Konto. Auf sein Konto. Man sollte ihm sagen, ach, ich mach das gerade, wenn er nicht will, dann bekommt er auf sein Konto. Immer die Reihe muss gerückt werden in Richtung Imam. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, es beten 10 Leute hinter dem Imam. Oder wir sagen 11 Leute. 11 hinter dem Imam. 5 und einer hinter dem Imam direkt. Beide, die müssen Richtung dieser, den mittleren. Die müssen die 5 und die 5 in seine Richtung rücken. Ich habe das ja bei Elektrik, also beim Gebet und im Gebet. Sogar beim Willen Gebet. Ja. Wenn du aber mit dieser Person reden würdest, der wird dir vom Islam so erzählen und der wird sich der beste Gelehrte aller Zeiten des Islam machen. Aber das ist die Unwissenheit und das ist die Überheblichkeit. Dann habe ich einen Bruder gefragt, ob das Pflicht ist oder nicht. Der hat gemeint, das ist eigentlich kein Pflicht, einen Bruder abzuhelfen. Aber jetzt habe ich das erfahren, dass das Pflicht ist. Achi, das ist Pflicht, die Reihe gerade zu halten, weil das zum Gebet gehört. Ich meine, was gibt es mehr als diese Überlegung? Der sagt dir, entweder die Reihe gerade oder werdet ihr Unstimmigkeiten gegeneinander haben. Ja, richtig. Aber in den Moscheen haben wir, in meisten Moscheen haben wir diese Probleme. Warum? Das ist durch Unwissenheit. Unwissenheit, Bid'a und solche Sachen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns. Wenn Leute auch keinen guten Charakter haben, kein gutes Benehmen haben. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دي بودن شفتها من الانترنت شفت ادمن او دنيت ادمن استا او دنيت من فيش ولا ده جماعه بيروح على مطار في المؤتمر هي اذا قضيت الصلاه فتشكل يا جاي دي لو دو فاميو اذا قضيت الصلاه فتشكل فدان ما فيها هويت تسوين فين اسكان ادمن جبت وانت ايش بلاي بي اسمه Allah fikum, zakum Allah khairan. Wir treffen uns morgen, inshallah, zum Unterricht. Ich werde jetzt den Raum zuschließen. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.